Ein südkoreanischer Journalist brachte am 15. Oktober auf Internetseite einen Artikel unter der Überschrift »Nieder mit Park Geun-hye«. Auf der Anschlagtafel des Blauen Hauses erschien neulich ein Beitrag im Namen eines Mittelschülers der zweiten Klasse über die Sünde von Park Geun-hye.